ein alter Motorhelm und schwarzes Du. Schrank mit Zitronen, das ist schon belohnt. Es kommt und ein Verbrecher. Man nennt ihn Carlos den Brecher. Er ist ein Artist in seinem Fünfbus und trägt den Kopfstein an seiner Brust. So geht er auf jede Demo. Denn eins ist ihm klar: die Bullen prügeln ihn zuerst, denn ich glaub, sie eingestellt war. Er ist vermummt und militant. Und manchmal hat er auch den Stein in der Hand. Die Bullen ist er nicht mehr unbekannt, denn sein Bild hängt da schon lange an der Wand. Er ist Verbrecher, man nennt ihn Carlos den Rächer. Er ist anders als uns als Bus und trägt den Fangstern auf seiner Brust. 60.000 Bullen aus jeder Bundesland, 60.000 Knüppel in ihrer Hand. Und nicht die vielen Knarren und die vielen Gasgranaten. Er ist ein Verbrecher, man nennt ihn Carlos den Rächer. Er ist anders als uns als Verbrecher und trägt den Scharfstern an seiner Brust.